Ja, liebe Anwesende, ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem, das ist zu laut, mit dem nächsten Vortrag von Frank M. Radatz mit dem Titel Die Explosion der Utopie, Heiner Müller und die Frage der Gewalt. Frank Radatz ist vielseitiger Autor, er arbeitet aktuell für Lettres Internationales und hat bis 2014 für Theater der Zeit gearbeitet, unter anderem sehr lange, 20 Jahre ungefähr als Herausgeber und danach in der Chefredaktion oder ja, also in der Redaktion mitgearbeitet. Er hat unter anderem mit Heiner Müller, dem kürzlich verstorbenen Dimitar Gottschew und Einar Schläf zusammengearbeitet und war vor allem selber als Dramaturg und Regisseur tätig. Wir haben jetzt also auch jemanden aus der Praxis. Und über Heiner Müller hat er seine Promotion geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Ja, Dämonen und Kaputten. Genau. Eine kleine Anekdote vielleicht, als ich gestern Nacht noch nach Informationen zu Frank gesucht habe, bin ich auf die Ankündigung seines Stückes Hysteria oder Brechts Lab auf der Seite des Freies Forum Theater Düsseldorf gestoßen und las dort den ersten Satz, die Uhr läuft und die Wirklichkeit ist unbekannt. Damit übergebe ich das Wort an Frank. Okay. Ja, vielen Dank. Ich hole mir noch mal kurz das Wasser. Gestern wurde ich eingeladen hier für den Vortrag und kann ich natürlich nichts Neues denken in der kurzen Zeit. Hatte aber vor, nicht allzu lange her, über den Zusammenhang von Müller im Hinblick auf die Gewalt was festgestellt und wollte das mal vorstellen und vielleicht kann man daran ja auch über die Realismus-Konzeption sprechen. Bevor ich das allerdings tue, wollte ich noch ein paar Worte zu Brechts Realismusbegriff sagen, weil Müller ja bekanntlicherweise aus dem Zusammenhang oder aus dem Bereich von Brecht kommt, ohne dass ich jetzt gleich sagen würde, er ist so ein orthodoxer Brecht-Schüler, sondern eher vielleicht ein renitenter Brecht-Schüler. Also müsste genau untersuchen, wo eigentlich Traditionen fortgesetzt werden, wo sie unterbrochen werden. Aber dass Müller sich damit auskennt, kann man voraussetzen. Trotzdem also nochmal zu Brecht. Ein kleines Organon für das Theater ist Brechts Theater theoretische Hauptschrift. Man stößt da mehrmals auf den Namen Galilei und das ist ja seltsam, weil was hat ein Renaissance-Wissenschaftler, ein Mathematiker und Physiker mit einer Theatertheorie des 20. Jahrhunderts zu tun? Brechts Theater soll ein Theater des wissenschaftlichen Zeitalters sein. Von da aus gibt es da natürlich eine Begründung. Ist aber noch mehr. Eine andere Stelle ist relativ bekannt. Da sagt Brecht, also ein Foto über die Krupp-Werke oder die AEG-Werke sagt überhaupt nichts über die AEG-Werke aus. Und es gibt also diesen Realismus nicht auf der Ebene der Anschauung, heißt das. Und das ist genau das, was Galilei der Menschheit gelehrt hat. Das, was wir auf der Anschauung erfahren, ist nicht die Realität. Wir sehen die Sonne auf- und untergehen, aber wir sehen nicht, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das verraten uns erst die Denkoperationen, die versuchen, eine Kohärenz in unsere Sinnesdaten zu bringen. Das heißt, auf dieser Ebene der Anschauung gibt es eine Korrespondenz des Denkens. Und dieses Denken muss geleistet werden. Das muss auch im epischen Theater geleistet werden. Deswegen gibt es bei Brecht die Idee der Verfremdung. Also ich bringe jetzt nicht das auf die Bühne, wie es scheinbar aussieht, sondern ich bringe es so verfremdet auf die Bühne, dass Denkoperationen stattfinden müssen. Das heißt, ich zeige letztendlich Modelle von Realität und über diese Modelle von Realität kann ich dann ästhetische Erfahrung machen und Realität diskutieren oder analysieren oder was auch immer. Das heißt, der Zuschauer ist in diese Konzeption mit einbegriffen. Der Zuschauer als denkendes, kooperierendes Autorwesen. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch was vergessen habe. Ach so. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, damit man einen Satz von Müller wie Kunst hat die Funktion für ihn, die Realität unmöglich zu machen, dann auch in seiner vollen Gewichtung versteht. Das heißt, nicht nur diese Verhältnisse, die von Galilei beschrieben werden, sind ontologisch vorhanden, dass sich, was ich jetzt gesagt hatte, die Erde um die Sonne dreht, sondern die sozialen Motoren hinter den Erscheinungen müssen analysiert oder gezeigt werden, um in die Realität zu intervenieren. Der denkende Zuschauer, von dem ich gesprochen habe, ist also ein aufgefordert zum eingreifenden Denken, wie es bei Brecht heißt. Es geht immer um die Veränderung von Realität. Und Realität kann ich verändern, indem ich weiß, wie sie funktioniert. Das ist in der Naturwissenschaft so und so denkt sich Brecht, ist es dann auch in der sozialen Realität. Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, da sprechen wir am Ende des Vortrags drüber, haben vielleicht bewiesen, dass man die Realität noch nicht komplex genug analysiert hat, sodass das mit dem eingreifenden Denken noch nicht wirklich funktioniert hat. Aber das ist erstmal das Modell, das letztendlich aus der Naturwissenschaft versucht wird, aus der Naturwissenschaft in die Kunst und in die Gesellschaftswissenschaft oder in die Gesellschaftspolitik oder die Politik der Gesellschaft zu überführen. Es geht also nicht beim Realismus darum, Ähnlichkeiten herzustellen. Der Realismus ist kein Modell oder kein Verfahren, um Apparaturen zu entwickeln, wie Fotoapparate oder Ähnliches, die Ähnlichkeiten herstellen, sondern es geht sozusagen darum, die Realität hinter den Erscheinungen, die man eben nicht fotografieren kann, das sagte er, das über die AEG oder Krupp-Werke in den Blick zu bekommen. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, was das bedeutet, am Beispiel der Gewalt, wo Brecht wie Müller zum Beispiel mit Chören operieren. Schon Chöre, sehen Sie, gibt es ja so nicht in der empirischen Realität, aber wir wissen natürlich, okay, auf der Ebene des Modells, die Chöre stehen für die Gemeinschaft und von da aus gibt es also im symbolischen Raum mehrere Möglichkeiten, das darzustellen, was sonst in der bloßen Empirie schwer zusammengefasst oder verdichtet werden kann. Jetzt gehen wir nochmal also genauer auf die Gewalt ein, für der Müller eine ganz spezifische Beziehung hat. Er sagt 1989, ich bin in die Geschichte eingelassen geworden. Und das meint bei Müller dann, dass er als Vierjähriger erleben musste, wie sein Vater, ein Funktionär der Sozialdemokratischen Partei, verhaftet wurde, verprügelt wurde und wie der kleine Müller sich versteckt hat, sich schlafen gestellt hat, Angst hatte. Der Vater wollte sich noch von dem Kind verabschieden und das Kind hat sich aber schlafend gestellt. Also auch eine seltsame Reaktion des Kindes. Und das ist etwas, was Müller zeitlebens geprägt hat. Ich antwortete nicht und lag ganz still. Dann sagte mein Vater, er schläft, die Tür wurde geschlossen. Ich hörte, wie sie ihn wegführten. Dann den kurzen Schritt meiner Mutter, die allein zurückkam. Daraus resultiert eine Idiosynkratie, eine Affinität, also eine ganz starke subjektive Öffnung für das Gewaltmotiv. Ich lese mal einfach vor aus dem Müllers Macbeth, wie sich dann sowas anhört. Da bearbeitet oder ja eine Stelle von Ovid. Zitat, warum entziehst du mich mir selber, schrie Marsyas, aber im Schreien zog der Gott die Haut ihm ab. Über die Glieder und ganz war er, ganz wunde war er, mit Augen sehbar das Geflecht der Muskeln, das Röhrenwerk der Adern aufgedeckt und mit den Händen greifen konnte man die Eingeweide. Also das ist eine bekannte Szene aus Ovid, wo sich der Gott, ich glaube, es ist Apoll, mit jemandem streitet, wer besser Flöte spielen kann. Und dann gibt es halt diese harsche Reaktion in der Rivalität des Ästhetischen. Dieses Schreiben von Müller versucht also nicht nur, sich als Objekt der Gewalt zu definieren oder zu sehen, sondern über das Schreiben selber zum Subjekt zu werden. Ein anderes Zitat ist, meine Rollen sind Speichel und Spucknapf, Messer und Wunde, Zahn und Gurgel, Hals und Strick. Hamlet-Maschine. Also sowohl Subjekt wie auch Objekt sein. Diese Gewalt wird aber nicht ontologisch beschrieben als etwas, was existiert seit Jahrtausenden, sondern die Frage ist, kann man die Gewalt eigentlich so durchdringen, dass man sie handeln kann, dass man sie beeinflussen kann, dass es sozusagen am Ende der Geschichte eine Gesellschaft ohne Gewalt gibt. Wenn wir also Brechts Gedanken der Veränderung nochmal weiterdenken, dann ist es hier eine Veränderung einer Welt ohne Gewalt. Sie müssen sich die Welt ja nur angucken, dann wissen Sie, dass das Gegenteil der Fall ist. Bei Müller heißt das dann, das Töten ist eine Wissenschaft und muss gelernt werden, damit es aufhört. Das heißt, Gewalt kann nur abgeschafft werden durch Gegengewalt. Und dann habe ich eine Verdopplung des Gewaltbegriffs und die Frage ist ja, wie unterscheidet sich diese Gewalt? Ist diese Gewalt identisch? Gibt es eine gute und eine böse Gewalt? Alles Sachen, die man empirisch nicht festhalten kann, aber die diskutiert und analysiert werden müssen oder eben szenisch zur Diskussion gestellt. Es gibt eine Lyrik von Müller, die ja, glaube ich, so Fragment geblieben. Das stellt er dann in den 60er Jahren fest. Die Gewalt hat die Richtung geändert, die Geschichte des Menschen beginnt. Also er bezieht das auf Kämpfe in Vietnam und China und anderswo, wo gewaltsame Veränderungen der Gesellschaft stattgefunden haben, die er jetzt in diesem Zusammenhang als Möglichkeit einer neuen Eröffnung von Geschichte begrüßt. In diesem Zusammenhang sieht er auch die Kunst und das kann man jetzt auf seine eigenen Werke auch beziehen, schreibt er, die guten Texte wachsen immer noch aus finsterem Grund, die bessere Welt wird ohne Blutvergießen nicht zu haben sein. Das heißt, die Gewalt, die gewaltfreie Welt eröffnen soll, ist eine Reaktion auf die bereits existierende und jederzeit überall abrufbare Gewalt. Das ist ja unsere alltägliche Erfahrung, wenn wir die Nachrichten anschalten. In unseren befriedeten Zonen. Um diese Differenzen der Gewalt auszuloten, schreibt Müller, bedarf es der Kunst, nämlich die Worte müssen reinbleiben oder einer sehr genauen, präzisen Beschreibung. Denn ein Schwert kann zerbrochen werden und ein Mann kann auch zerbrochen werden, aber die Worte fallen in das Getriebe der Welt uneinholbar. Kenntlich machen die Dinge oder unkenntlich, tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche. Also genauer ich die Situation analysieren kann, beschreiben kann, diskutieren kann, habe ich die Möglichkeiten, die Dinge zu beeinflussen. Das ist insofern wichtig, als in dem Augenblick, wo ich zugebe oder zulasse, dass diese Gewalt, die ich ja bekämpfen will, eigentlich Gewalt erfordert, mache ich mich selber auch schuldig. Das heißt, ich kann nicht im Status der schönen Seele bleiben oder in irgendeinem Zustand, wo ich mich selber reinhalten kann, sondern ich muss mir in dem Augenblick, wo ich dann mitkämpfe oder mich irgendwie engagiere in diesen Zusammenhängen, auch klar machen, dass ich auch schuldbereit bin, auf mich zu nehmen. Ich muss mir, wie Slavoj Žižek sagt, die Hände schmutzig machen. Er bezieht sich da, es ist in seinem großen Hegebuch, Hegel und wir. Und das war eine ganz klare Position von Hegel, dass man eben sich in der Geschichte engagieren muss, wenn man was bewirken will, auch wenn man die Verhältnisse zum Besseren ändern will. Bei Müller heißt es dann, dass man kein Indianer bleiben kann, wenn man mit der Kunst etwas ausrichten will. Wir schießen alle aus der Hüfte und etwas ausrichten heißt in der Kunst etwas hinrichten, zuerst sich selber. Also dieses zuerst sich selber interpretiere ich so, dass man eben auch bereit sein muss, die eigene Unschuld aufs Spiel zu setzen, die auch gegebenenfalls zu verlieren, um diese Wirksamkeit, was Müller hier ja sagt, überhaupt in eine Deutlichkeit oder in eine Zweckmäßigkeit zu kriegen. Wenn Hegel in der Phänomenologie des Geistes davor warnt, sich schief zur Wirklichkeit zu positionieren, also Böses bzw. moralisch Zweifelhaftes zu unterlassen, um sich der Eindeutigkeit des guten Gewissens hinzugeben, plädiert auch Müller für eine umfassende Desillusionierung, will man dem Ende der Gewalt näher kommen. Kommt auch wieder so ein Satz. Nur der zunehmende Druck authentischer Erfahrung entwickelt die Fähigkeit der Geschichte ins weiße im Auge zu sehen, die das Ende der Politik und der Beginn einer neuen Geschichte der Menschheit sein kann. Also erst wenn ich durch diesen Tunnel gehe, kann ich überhaupt das Neue erreichen. Und das ist natürlich auf unsere Realismusproblematik eine schwierige Stelle, da fängt das Dramatische an, weil es unklar oder nicht genauer zu klären, oder erstmal zu genauer klären wäre szenisch, wie sich denn so eine Überlagerung von Motiven verhält. Ich bringe jetzt mal die eine Seite der Unschuld auf der Seite von Müller. Was mich ärgert, wenn ich durch Köln oder durch die Fußgängerzone gehe oder durch eine beliebige Fußgängerzone, wo eingekauft wird, ärgert mich die Unschuld dieser Bevölkerung. Die sind alle unschuldig und ich mag keine unschuldigen Menschen. Das ist für mich fast mit Ekel verbunden, diese Unschuld. Sie sind an nichts schuld gewesen und jetzt sind sie auch an nichts schuld. Und sie sind subjektiv wirklich unschuldig. Das bin ich nicht. Also Sie sehen ganz klar, wo die Grenze gezogen wird. Das subjektive Unschuldsvermögen oder Unschuldsbewusstsein schützt nicht davor oder kann einen davor erheben, in geschichtlichen Zusammenhängen zu denken und zu agieren. Natürlich macht man sich objektiv immer schuldig, wenn man einfach nicht über die Folgen seiner Taten nachdenkt. Das ist ja das Verfahren. In dem Stück Horatia, der Horatia, das Müller 1968 geschrieben hat, da stellt er jetzt aber diese Problematik in einem Modell dar. Und zwar ist die Geschichte, dass es zwei Städte gibt, Rom in der Antike, eine andere Stadt, die heißt Alba, und die liegen im Streit um die Vorherrschaft, aber es gibt noch eine dritte Partei, die Etrusker, und die Etrusker sind im Anmarsch, und Alba und Rom einigen sich, ihren Zwist durch einen Zweikampf zu entscheiden. Sie benennen also jeweils einen Kämpfer und fechten dann die Sache aus. Und es gibt so Vorlagen von Brecht oder Corneille, das ist eine Geschichte, die geht auf Livius zurück. Livius ist ein römischer Historiker. Und da ist das ein bisschen anders, da sind das manchmal mehrere oder sieben Brüder oder was auch immer. Und hier ist es jedenfalls, sind es nur zwei Leute. Und der Horatia, also der Römer, tötet dann den Curatia, den Abgesandten von Alba. Ist nicht ganz eindeutig, ob das jetzt notwendig war, weil es schon so nahe liegt, dass der Curatia schon am Boden lag, aber der Horatia aus irgendwelchen Gründen auch immer meint, man muss da jetzt also einen Strich ziehen. Und dann passiert das Seltsame in diesem Freudentaumel, begegnet ihm seine Schwester, und seine Schwester weint. Und dann fragt er sie, ja, warum weinst du denn, wir haben doch gewonnen. Und dann sagt sie, ja, aber du hast meinen Verlobten getötet. Und den habe ich doch geliebt, den wollte ich heiraten. Dann bringt er die auch gleich um. So, und ich sage dir das mal vor. Und der Horatia am Arm noch den Schwertschwung, mit dem er getötet hatte, den Curatia, um den seine Schwester weinte, jetzt stieß das Schwert, auf dem das Blut des Beweinten noch nicht getrocknet war, in die Brust der Weinenden, dass das Blut auf die Erde fiel. Er sagte, geh zu ihm, den du mehr liebst als Rom. Ist also eine schwierige oder eine doppelte Anwendung von Gewalt. Einmal im Kampf mit dem Gegner, einmal in diesem Übergriff auf die Schwester. Und die Frage ist, wie verfährt man denn jetzt mit dem Horatia? Und bei Livius ist es so, dass das Volk von Rom dann abstimmt und sagt, ja, man soll ihn freisprechen, weil er ist ja eigentlich für Rom und das ist ja prima. Und bei Müller ist es anders. Lies es vor. Da ist der Sieger, also der Chor spricht dann das Urteil. Da ist der Sieger, sein Name Horatius. Da ist der Mörder, sein Name Horatius. Viele Männer sind in einem Mann. Einer hat gesiegt für Rom im Schwertkampf. Ein anderer hat seine Schwester getötet, ohne Notwendigkeit. Jedem das Seine, dem Sieger den Lorbeer, dem Mörder das Beil. Das heißt, dem Mörder das Beil. Der Horatius wird hingerichtet und gleichzeitig eben für seine Verdienste geehrt. Aber damit ist ganz klar, dass Müller also unterscheidet zwischen einer positiven Gewalt, die notwendig ist, um sie anzuwenden, und einer Gewalt, die nicht zulässig ist. Das heißt, auch auf der Realismus-Schiene nochmal, auf der Ebene der Ähnlichkeiten wäre das jetzt, also auf naturalistisch wäre das gar nicht zu klären, aber auf der Ebene einer Analyse kann man also durchaus diese Argumentation verfechten. Das ist also eine Frage dann der Legitimität von Gewalt, der Notwendigkeit von der Gewalt, aber auch der Grenze. Wo sind die Grenzen zu ziehen und die damit umzugehen? Es geht eigentlich um die Regulation dann der Gewalt. 1970, auch in der Brecht-Tradition, wie Horatia, steht das Stück Mauser, gibt Müller, glaube ich, als Lehrstück aus. Schauplatz ist der russische Bürgerkrieg infolge der russischen Revolution. Und ein Henker der Revolution hat jetzt den Auftrag, die Feinde zu liquidieren. Und dann sagt der Henker, ihre Feinde sind meine Feinde, ich weiß es, aber die vor mir stehen, Gesicht zum Steinbruch, wissen es nicht, und ich, der es weiß, habe keine andere Belehrung für ihre Unwissenheit als die Kugel. Das heißt, das sind Bauern, die da stehen, die haben jetzt gegen die Revolution gekämpft, die aber eigentlich ja von der Revolution befreit werden wollen. Die haben also jetzt das falsche Bewusstsein, und das Dilemma dieses Henkers ist, dass er die, die er befreien will, also vorher umbringen muss. Und dieses Paradox wird in dem Stück thematisiert, und dieser Henker, den ich eben zitiert habe, der sagt dann, geht, ich sage, eure Feinde sind unsere Feinde, ich sage euch, geht zurück an eure Arbeit. Und in dem Stück ist es dann so, dass der Chor der Revolutionäre dann sagt, ja, aber so geht es nicht, jetzt bringen sie ja wieder neue Revolutionäre um, die lernen ja da nichts draus, du kannst sie nicht einfach freilassen, jetzt musst du selber hingerichtet werden. Und dann kommt ein neuer Henker, der macht das dann auch, und dieser neue Henker entwickelt eine andere Affinität oder einen anderen Enthusiasmus. Der hat also nicht so ein pädagogisches Element, sondern dem macht das irgendwie Spaß. Das heißt, er mag dieses Chaos, dieses Anarchische, diese Destruktivität der Gewalt, nenne ich das mal. Ich nehme unter den Stiefel, was ich getötet habe. Ich tanze auf meinen Tod mit tanzendem Tanzschritt. Mir nicht genügt es zu töten, was sterben muss, damit die Revolution aufhört, und das Töten, sondern es soll nicht mehr da sein und ganz nichts und verschwunden vom Gesicht der Erde, für die Kommenden ein reiner Tisch. Das heißt, jetzt wird das Gewalt im Übermaß angewendet, um sozusagen das Neue zu schaffen durch neue Menschen. Das hat es alles in der Geschichte gegeben, dann auch später, aber das kann man hier zu Kambodscha und Pol Pot und solche Leute, die haben durchaus in dieser Art und Weise argumentiert und gedacht. Also das Töten gerät vollkommen außer Kontrolle und auch hier stellt sich die Frage, wie denn die Gewalt zu regulieren ist und wie denn eigentlich eine Anwendung von Gewalt in revolutionären Kontexten aussehen soll. Nimmt diesen Henker sind also jetzt die Toten nicht mehr Last wie dem ersten, sondern Beute und wie auch bei vorher der Horatia kommt da auf einmal ein privates Element rein. Ja? Der nimmt einfach einen Überschwang aus seinem Auftrag mit in eine Sphäre, die, wo er nicht legitimiert ist von der Gemeinschaft und überschreitet eine Grenze, die der gerechten Sache anscheinend gezogen ist. Das heißt, er lädt Schuld auf sich. Und diese Schuld, die muss bestraft werden. Die ist beim Horatia bestraft worden, die wird jetzt auch beim Henker, diesen Henker B bestraft. Auch der wird dann wieder an die Wand gestellt und es wird, muss dann seine Zustimmung geben zu seinem Tod. Es gibt keine, für den Menschen keine einfache Lösung, aus dieser Gewaltspirale einfach herauszukommen. Weil es ja klar, in dem Augenblick, wo ich diese Praxis ausübe, bin ich auch von der kontaminiert in irgendeiner Form. Oder es ist ganz schwer zu sagen, wo fängt die Schuld an, wo hört die Schuld auf. Wir haben es also ganz eindeutig mit Regulationen von dieser Gewalt zu tun, die notwendig ist. Es gibt noch ein anderes Stück, die Schlacht. Dies kommt später, da gibt es zwei Brüder, ein Kommunist und ein jemand, oder ja, der verhaftet worden ist von der SA, gefoltert wohl auch, und der seinen Bruder, den Kommunisten, bittet, ihn zu töten, weil er der Gewalt anheimgefallen ist. Er sagt dann, ich bin der eine und ich bin der andere auch. Also es fasziniert ihn irgendwie, was er da erlebt hat, und gibt dann so Formulierungen, kriege ich nicht mehr so richtig, Stiefel sind was. Also es gibt, auf einmal entdeckt er in sich die Faszination der Gewalt und möchte dafür bestraft werden. Also das Gewaltpotenzial ist sozusagen in ihm und ist natürlich eine absurde Konstruktion, ein bisschen grotesk, wo jemand einen anderen um seinen Tod bittet, weil er selber Angst hat, dass er sozusagen der Gewalt anheimfällt und dann, das heißt auch in diesem Fall dem Faschismus. Das heißt, eine ganz klare Analyse andererseits, dass der deutsche Faschismus oder die Rechte ein ganz starkes Affinitätsverhältnis zur Gewalt hat und diese Gewalt auch ungebrochen ausleben will oder ausübt, während die Einstellung des Kommunisten dazu zur Gewalt irgendwie anders sein muss, gereinigter, selbstkritischer meinetwegen. Bis dahin können wir also Müller in dieser Brecht-Tradition überschauen. Das ist die doppelte Gewaltproblematik. In einer Welt, in der Gewalt herrscht, das ist ja so, kann man nur durch eine Gegengewalt was bewirken. Und die Frage, damit sind gewisse Paradoxien und Fragen der Grenzziehung verbunden. Dann gibt es allerdings einen starken Bruch. Kommen Sie ruhig rein. Und zwar in den 70er Jahren, da schreibt Müller dann die Hamlet-Maschine. Und die Hamlet-Maschine ist vollkommen anders aufgebaut. Fängt dann an, hinter mir, ich stehe vor der Küste Europas, rede bla bla bla, hinter mir die Ruinen Europas. Diese Ruinen Europas, die lassen schon nichts Gutes vermuten. Und später heißt es, something is rotten in this age of hope. Also die soll heißen, also etwas ist hier verfault im Zeitalter der Hoffnung, was in 1919, glaube ich, hat Ernst Bloch rausgegeben, der Geist der Utopie. Prinzip Hoffnung folgte dann später bei ihm. Das heißt, irgendwie lösen sich diese ganzen Utopien und Hoffnungen und was auch immer da erreicht werden sollte, Ende der Geschichte, lösen sich nicht ein. Und im Text heißt es dann, der Hamlet-Figur, Hamlet sagt dann, ich stoppte den Leichenzug, also sein Vater ist ja, wird da beerdigt, das ist ja der Anfang des Dramas, stemmte den Sarg mit dem Schwert auf, dabei brach die Klinge mit dem stumpfen Rest, gelang es und verteilte den toten Erzeuger, Fleisch und Fleisch gesellt sich gern an die umstehenden Elendsgestalten. Die Trauer ging in Jubel über, der Jubel in Schmatzen, auf dem leeren Sarg bestrang der Mörder die Witwe. Soll ich dir hinaufhelfen, Onkel, mach die Beine auf, Mama. Ich legte mich auf den Boden und hörte die Welt ihre Runden drehen im Gleichschritt der Verwesung. Das heißt, hier mit den Ruinen Europas oder vor dem Horizont der Ruinen Europas eröffnet sich eigentlich eine zukunftslose Welt. Es sind jetzt nicht mehr die Möglichkeiten des Neuen, die jetzt in den 60er Jahren, was ich alles zitiert hatte, dass die neue Geschichte eröffnet werden soll, die Gewalt hat ihre Richtung geändert, sondern hier dreht sich die Welt, also schafft sich die Welt nur noch in ihrer Reproduktion, in ihrer Verwesung, ohne noch Neues zu eröffnen. Da es hier aber um das Projekt der Geschichte geht, heißt es eigentlich, das Projekt der Geschichte, das wir mindestens seit der Französischen Revolution, wenn nicht schon vorher haben, ist jetzt in eine Sackgasse geraten, an ein Ende. Das heißt, die Revolution, die das bewirken sollte, die bessere Welt schaffen, was auch immer, eine Veränderung dieser Grundstrukturen des Lebens auf der Erde, die können nicht eingelöst werden. Das heißt, wir sind damit in dieser Gegenwart, also in dieser poetischen Beschreibung, die nimmt eigentlich unsere postutopische Gegenwart vorweg. Da leben wir ja heute. Wir haben keine Zukunft vor uns, wir haben keine Zukunftskonzeption vor uns gesellschaftlicher Natur. Jedenfalls können wir der Menschheit nichts versprechen. Der Kommunismus war ja ein universales Versprechen, war ja nicht die Idee, dass nur ein bestimmtes Volk irgendwie unglaublich profitiert oder die westliche Kultur oder wer auch immer, sondern dass letztendlich alle Menschen an diesem Versprechen partizipieren können und es allen Menschen zugute kommt. Diese Hoffnung oder was hier der Titel war, diese Utopie ist explodiert oder implodiert, kann man ja auch sagen, wenn man das Ende der DDR sieht, aber immerhin schon mal 1977 formuliert. Diesen Stück könnte ich jetzt noch weiter ausführen, also der Hamlet-Darsteller, der zerschlägt denn die Köpfe von Marx, Lenin und Mao Zedong und klettert zurück in eine Rüstung und mutiert zu einem Bluthund. Also er wird jetzt zu einem Fortsetzer dieser Gewaltproblematik oder Thematik. Nur eine Gegenfigur existiert und das ist Ophelia. Ophelia ist die Frau, die sich die Hamlet liebt oder verliebt in sie und sich dann aber umbringt und im Fluss ersäuft. Und bei Müller hört sich das dann so an, Ophelia, ich bin Ophelia, die der Fluss nicht behalten hat, die Frau am Strick, die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern, die Frau mit der Überdosis auf den Lippen Schnee, die Frau mit dem Kopf im Gasherd. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten, ich bin allein und mit meinen Brüsten, meinen Schenkeln, meinem Schoß. Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft, den Stuhl, den Tisch, das Bett. Ich zertöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind hereinkam und der Schrei der Welt. Ich zerschlage das Fenster, mit meinen blutigen Händen zerreiße ich die Fotografien der Männer, die ich geliebt habe, die mich gebraucht haben, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Boden. Ich lege Feuer an mein Gefängnis, ich werfe meine Kleider in das Feuer. Ich grabe die Uhr aus meiner Brust, die mein Herz war. Ich gehe auf die Straße gekleidet in mein Blut. Also das sind irgendwie surrealistische Bilder, aber andererseits ist es auch Klartext. Ja? Das ist also die Frau, die am Anfang, also die Selbstmord begeht, die auf einmal diese Gewalt aber nicht mehr nach innen gegen sich selber wendet, sondern nach außen und daraus so eine Art von Revolte inszeniert. Dabei verwebt Müller diese geschichtliche Figur der, oder nicht geschichtliche, literaturgeschichtliche Figur der Ophelia mit den Selbstmordversuchen seiner Frau Inge Müller. Da sind ein paar, also Frau am Gasherd und aufgeschnittene Pulsadern. Die Frau hat aus bestimmten traumatischen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg dann verschiedene Selbstmordversuche unternommen. Und einer von denen ist dann auch, hat dann auch zu dem tragischen Ende geführt. Und Müller arbeitet das nochmal auf und er verwebt das mit der Geschichte von Ulrike Meinhof, die in der Tat verheiratet war mit dem Verleger Röhl und dann da randaliert hat in dem Sinne, wie das hier beschrieben ist, also die Wohnung verwüstet. Und das bringt da also ganz individuelle Geschichten zusammen mit einer Literaturgeschichte, aber auch mit realpolitischen Bezügen. So entstehen diese Texte. Und jetzt komme ich zum Ende. Und am Ende der Hamlet-Maschine verwandelt sich diese einzige Hoffnungsfigur der Ophelia nochmal und bildet dann auch den letzten kurzen Abschnitt dieses Textes. Ophelia, während zwei Männer im Arztkittel sie und den Rollstuhl von unten nach oben in Mullbinden schnüren, also sitzt offensichtlich im Rollstuhl. Sie sagt dann, hier spricht Elektra, im Herzen der Finsternis, unter der Sonne der Folter, an die Metropolen der Welt, im Namen der Opfer. Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe, ich verwandle die Milch meiner Brüste in tödliches Gift, ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham, nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen. Männer ab, Ophelia bleibt auf der Bühne, reglos in der weißen Verpackung. So endet also dieses Stück, das am Anfang eingeführt wurde, mit den Ruinen Europas. Der Satz, also der Schlusssatz, wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen, stammt von Susan Atkins, das ist ein Mitglied der US-amerikanischen Vereinigung von Satanisten, die unter dem Namen Manson Family 1969 in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Morden begangen hat. Sie sind ja vielleicht bekannt noch. Das heißt, offensichtlich, oder diese Figur, die Anteile von Ulrike Meinhof hat und hier auch es lebe der Hass, die Verachtung, der Aufstand, der Tod, also diese Gewaltmomente propagiert, hat offenbar auch pathologische Züge. Ja? Diese pathologischen Züge werden durch die Susan Atkins Zitat belegt, werden auch durch die Männer im Arztkittel, die diese Frau einwickeln und irgendwie behandeln, klinisch kurieren wollen, was auch immer, werden die deutlich gemacht. Und das war also ganz lange, vielleicht für 25 Jahre, eine vollkommen rätselhafte Stelle. Ja? Weil mir jedenfalls, der ich damals darüber promoviert habe und auch in den Diskussionen, konnte man dem bei bestem Willen keinen wirklichen kohärenten Sinn abgewinnen, weil es durch diese Ambivalenz, wieso es auf der einen Seite so eine revolutionäre Tradition gibt, da war das Wort Terrorismus vielleicht auch noch anders besetzt als heute. Und auf der anderen Seite diese pathologischen Dimensionen, weil die Satanismus und Ulrike Meinhof jetzt in eine Verbindung zu bringen, auch noch mit Elektra und Ophelia, das ist dann doch ein bisschen schwierig gewesen. Im postutopischen Raum, in dem wir uns bewegen, verhält sich das ein bisschen anders. Beziehe mich jetzt mein Schlusswort hier auf Jacques Rancière. Jacques Rancière sagt, okay, mit diesem Zeitalter, in dem die Utopie eigentlich vorbei ist, something is rotten in this age of hope, also dem, der Welt, in der wir leben, gibt es gar nicht mehr diesen doppelten Gewaltbegriff. Der implodiert auch. Das heißt, Brecht hatte in Johanna der Schlachthöfe situiert so einen Satz wie gegen nur Gewalt hilft, wo Gewalt herrscht. Das war sozusagen die Grundeinstellung. Gewalt, da ist eine Gewaltherrschaft und dagegen muss Gewalt aufgebaut werden. Das heißt, es ist eine Welt, wo es gibt ein Sollen und es gibt ein Sein, einen Ist-Zustand. Und dieses Ist und das Sollen, das fällt auseinander. Es ist nicht so, wie es sein soll. Und um dieses Sollen einzulösen, muss eben gehandelt werden. In unserer Welt dreht sich das jetzt vollkommen um. Diese Welt des Konflikts verwandelt sich in eine Welt des Konsenses. Denn plötzlich steht man am Ende der Geschichte, wo, wie ich ja am Anfang gesagt habe, gar keine neuen Zukunftsvisionen mehr angeboten sind, wie man per Säulen dann erreichen könnte, sondern der Zustand, wie es ist, soll verteidigt werden, das soll bewahrt werden. Das ist sozusagen die letzte Station, die Endstation dieser bisherigen Entwicklung. Und da schreibt Rancière, dass an die Stelle der Geschichte gibt, also dieses Konzepts, wo eine Zukunftsfunktion da ist, wo es eine Erwartungshorror gibt, wo es ein Telos der Geschichte gibt, dass da an diese Stelle jetzt der Terror tritt, also Geschichte wandelt in die Welt des Terrors und der Terror hat ja dieses Ziel nicht mehr, dass er irgendwie eine bessere Welt für alle erreichen will, er will nur das Bestehende stören oder destabilisieren. Terror, so Rancière, ist eins der Schlüsselwörter unserer Zeit. Es bezeichnet sicherlich eine Wirklichkeit des Verbrechens und des Horrors, die niemand ignorieren kann, aber es ist auch ein Ausdruck der Ununterscheidbarkeit. Das heißt, diese Implosion, die stattfindet zwischen dem guten und dem bösen oder schlechten Gewaltbegriff, die führt dazu, dass eine Differenzierung der Gewalt gar nicht mehr möglich ist und auf einmal pathologische Motive und terroristische, politische Motive so ineinander übergehen. Das nennt Rancière die Ununterscheidbarkeit und er sagte also, Geisteskrankheit und soziale Störung fallen ineinander. Und das ist die neue Weise der symbolischen Strukturierung der Gemeinschaft, die das beseitigt, was einmal den Kern ausmachte, den Konflikt. Die ganze Zeit haben wir über den Konflikt geredet, wie der Konflikt eigentlich darzustellen ist, wo die Grenzen des Konflikts, wo Gewalt berechtigt ist, wo nicht und so weiter, wo Schuld ist, wo eine gewisse Legitimation ist. Und jetzt sind wir also im postutopischen Raum und da ist nur noch die Bewahrung von Besitzständen, die man allerdings jetzt entweder auf so eine vorwissenschaftliche, naturalistische Weise beschreiben kann, indem man Dokumentarisches aneinanderhäuft, oder man muss dazu kommen, diese säkulare Moderne, in der das ja alles spielt, was Brecht und Müller hier formulieren, da wird ja nicht gebetet, wie bei Kamani in der Paulskirche, dass man die militant verteidigt gegen diejenigen, die sozusagen in das vorwissenschaftliche Zeitalter zurückfahren möchten oder so ähnlich. Ich kann das ja auch nicht mehr jetzt lesen. Naja, also jedenfalls soll hier schon ein Satz. In diesem Kontext ist also Realismus nur möglich innerhalb von Öffnungen, von Zukunftsöffnungen. Sonst macht ein Realismuskonzept überhaupt keinen Sinn. Von verschlossenen Horizont, das meine ich, da läuft man sich tot. Also es geht darum, eigentlich Zukunft zu öffnen, punktuell, wie auch immer. Und dann kann man mit Realismuskonzepten daran arbeiten. In dieser Funktion steht das. Also es gibt eine Relation von Realismuskonzept und einer Zukunftsfunktion. Und das wollte ich jetzt hier am Beispiel Heiner Müllers mal kurz darlegen. Merci. Ja, mir wurde gesagt, Sie können auch noch Fragen stellen. Ich glaube, das ist, also als er dieses Stück Mauser zum Beispiel geschrieben hat, 1970, da ist das auf völliges Unverständnis geschrieben, warum jetzt jemand überhaupt solche anscheinend abgelegenen Probleme thematisiert. Und es gibt dann so in den Ende der 80er Jahren, Wolokolamska Chaussee, da geht es auch wieder um solche Thematik. Da ist dann ein Kommandeur, der tötet jemanden, weil der bei einem Scheinangriff flieht. Und dann geht es nur um diesen Kommandeur, der damit aber nicht eigentlich klarkommt oder dann beschreibt, wie dieser Tote ihn die ganze Zeit verfolgt bis Berlin. Also das heißt, es gibt eine Notwendigkeit von Gewalt und es gibt gleichzeitig eine damit verbundene Schuldthematik. Und das ist das Thema von Müller. Und bei Brecht sehe ich das gar nicht so, dass Brecht sieht zwar so eine Notwendigkeit, aber der sieht nicht jetzt, dass eine Rückwirkung, dass die Gewalt, die man die gute Gewalt jetzt nennen kann oder die positive Gewalt, dass die so eine starke Rückwirkung, so eine kontaminierende Wirkung hat auf denjenigen, der sie ausübt. Das war vielleicht doch eher für Müller das Thema. Brecht ist, glaube ich, also ich glaube, der hat auch nicht so eine Gewaltfaszination, müsste man vielleicht sagen, oder ist nur nicht so eng mit dem Material in Berührung wie Müller. Ich weiß jetzt, ob das eine Antwort ist auf Ihre Frage, aber das ist jedenfalls das, was mir da erstmal zu eingefallen ist. Also es gibt einen anderen Satz auch von Müller, der, was heißt Satz, also so eine Überlegung, die ist auch, glaube ich, aus den 80er Jahren, oder eher so Karlauer, auf der war diese Hochrüstung in der Bundesrepublik, und dann wurde er dazu befragt, und dann sagte er, ja, ich glaube nicht, Sie sind Geschichtspessimist, war die erste Frage, meinte er, nein, ich bin eigentlich kein Pessimist, ich bin eher Optimist, ich glaube auch an den vierten oder fünften Weltkrieg. Das heißt, das ist dieser Müllersche Realismus, der auch immer provokativ ist. Und dann stellte er so die Frage, ja, man muss doch überlegen, wie man Kriege wieder möglich macht. Und das ist so eine Welt des Kalten Krieges, wo sich diese Mächte gegenüberstehen und man sofort weiß, wenn jemand die rote Linie überschreitet, dann gibt es einen Atomschlag. Auf Berlin waren, glaube ich, 80 Atombomben gerichtet oder Raketen. Ist das relativ eindeutig. Aber ist klar, jetzt zum Beispiel dieser Terrorismus, mit dem wir es jetzt zu tun haben, der gibt darauf ja eine Antwort. Ja? Was das jetzt bedeutet, kann ich auch nicht genau sagen. Also ich müsste, dazu kann man Müller nicht befragen, müsste es weiter bedenken, aber das schafft ja genau diese Destabilisation, die Müller in der Zeit des Kalten Krieges vermisst hat. Ich glaube, das ist ein Denken, das Brecht vollkommen fremd ist. Nehme ich mal an, vielleicht stimmt das ja nicht. Also in der Fatzer-Problematik wäre sowas vielleicht drin. Ja? Also Fatzer, der Anarchist in Mülheim, der während die anderen, da sind so mehrere Deserteure, diese Deserteure schützen sich und wollen sich verstecken und der Fatzer geht immer sehr offensiv sozusagen mit seinem Dissidententum um und zum Schluss macht er eben auch die Ordnungskräfte auf diese Gruppierung aufmerksam. Aber die Gruppierung bringt sich dann gegenseitig eher noch um, während sie gleichzeitig eingekreist werden von der Polizei. Und, aber als die Polizei dann eintrifft, sind schon alle tot. Ja, wenn der Realismus auf die Erkenntnis von Zusammenhängen zielt, ist nicht, dass die Gewaltmotivik oder auch, wie Sie gesagt haben, eine Gewaltfaszination nicht vielleicht ein ungeeignetes Mittel. Ich denke auch gerade an die Ebene der theatralen Umsetzung. Insofern ja Gewalt, wenn man sie ausschließlich zeigt, oder wie manchmal auch bei Müller das Slapstick-artig zeigt, einen ganz eigenen Schauwert entwickelt. Und dieser Schauwert gerade wieder auf die Vereinzelung von Wahrnehmung erstens sich auswirkt und zweitens vielleicht die andere Geschichte sich auch eine Art Vermittlungsproblematik in Gang setzt, dass man eben jedes Jahr 5 eben noch ein bisschen mehr auf die Bühne bringen muss als das Jahr 5 zuvor. Ja, also ich weiß nur, dass der Müller, der ja so DDR-Bürger war, damit einen Welterfolg eigentlich gelandet hat mit dieser Hamlet-Maschine. Und offensichtlich in Japan und in den USA oder wo das überall gespielt wurde, irgendwas ausgelöst hat. Ich bin mir nur nicht sicher, auf der kognitiven Ebene kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man wusste, worüber da gesprochen wird. Das kann ich jetzt auch im Nachhinein oder ich glaube, im Nachhinein kann man das also 30, 40 Jahre später vielleicht analysieren, aber man, es war von der Affektbesetzung derart provozierend oder emotional bewegend, dass an ganz unterschiedlichen Orten der Welt darauf reagiert wurde. Und das ist ja das eigentliche Phänomen, dass man diese Komplexe von politischen Denken, Theatertradition bis zur antiken Tragödie und dann Mensenfamily, dass man das gar nicht in eine Kohärenz kriegte, aber das gleichzeitig so dicht war, dass man auch nicht einfach sagen konnte, das ist jetzt blöder Quatsch, man konnte es nur nicht dechiffrieren. Und heutzutage, und das wollte ich eigentlich zeigen, ist man wahrscheinlich in der Lage, zum Beispiel mit Rancière, das durchaus zu dechiffrieren. Nach 1989 ist es sehr viel einfacher, das zu dechiffrieren, als wenn man da noch drinsteckt. Von da aus, denke ich, hat es ja auch seine Wirkung, hat es auf jeden Fall gezeigt. Eine kleine Frage, ich wollte noch vielleicht was Kleines ergänzen zu der Frage nach dem wirkungsästhetischen Konzept, was dahinter steht. Also Müller hat sich ja bei Brecht das Lehrstück abgeschaut, wo bei Brecht ja Familie abgelehnt hat. Und bei Müller gibt es diesen Spruch vom Lernen durch Schrecken. Und ich glaube, Müller versucht, was er bei Brecht entdeckt, dass da aber tragische Momente im Lehrstück drinstecken, das Konzept von Lehrstück und Tragödie wieder zusammenzuführen. Und da kommt, glaube ich, auch diese Gewaltfaszination her, die du ja auch beschrieben hast, immer wieder in den Provokationen, die er mit dieser großen Blut und diesen Blut- und Gewaltexzessen immer wieder auf die Bühne bringen. Ich glaube, er problematisiert das auch selbst, aber was ich da immer drin gelesen habe, ist ein Konzept von dem Publikum den Spiegel vorhalten und über den Schrecken versuchen, Lernprozesse ins Werk zu setzen. Also aus der brechtschen Tradition kommt, aber es nochmal in eine andere Richtung schiebt. Ja, vielleicht könnte man auch sagen, also Brecht ist ja auf jeden Fall ein Anhänger oder ein Exponent der funktionalen Moderne. Ja, der hat ja viel mehr mit Bauhaus und mit dieser Idee von Aufklärung und Durchdringung der Sachverhalte zu tun. Und Müller, der im Faschismus aufgewachsen ist, sieht ja, was sozusagen, wie er nennt das, die Dunkelzonen der Aufklärung oder so. Also was da noch an anderen für Brecht relativ marginalen Bereichen des Irrationalen, was die für eine Gewalt und für eine Sprengkraft haben. Also da hat Müller, glaube ich, ist nicht von dieser funktionalen Moderne, sondern auch, dass die Moderne sozusagen mit Gegenkräften operiert, die man nicht unterschätzen darf. Also viel eher könnte man sowas wie Adorno-Dialektik der Aufklärung oder sowas dann ins Spiel führen. Das ist, glaube ich, so zwei Überlagerungen. Brecht war ja auch geschockt von der Atombombe, darf man ja nicht wissen. Er hat ja immer bis dahin geglaubt, die Technologie führt irgendwie in die bessere Welt und dann auf einmal, naja gut, wenn die Welt dabei zugrunde geht, ist es natürlich dann doch nicht das Allheilmittel. Okay, pardon, ja. Und zwar zu der Rolle des weiblichen Körpers auch. In dem, was Sie zitiert haben, hier auch, macht die Beine auf Mama. Also gerade auch in dem Text, finde ich, gibt es sehr stark, also die Gewalt hängt auch stark ab von der sexualisierten Gewalt oder wird als solche, spielt eine wichtige Rolle in der Gewaltdarstellung im Stück. Und es tangiert auch insofern die Frage des Realismus, als ich, also zumindest in diesem Text auch so ein Thema, aber das ist, finde ich, so ein bisschen aus, als würde eine Feier der Gewalt überhaupt irgendeine Erkenntnis gewinnen oder Zusammenhangserkenntnis unbedingt hinaus. Und der Text dann so ein bisschen driftet in so eine Vision von Selbstauflösung, die auch irgendwie heroisch ist. Und der Heroismus eben dann auch strukturell davon abhängt, feminisierte Figuren einer bestimmten sprachlichen Gewalt auszusetzen. Auf eine Art und Weise, die man auch in wirklich dezidiert nicht in den Texten wiederfindet und mit der, die ich in diesem Text auch schwierig finde. Ich wollte fragen, was Sie dazu sagen, aber vielleicht noch als kleine Bemerkung. Ich finde eigentlich wichtig, dass man gerade auch von linker Seite sich diesen postutopischen Raum und diesem Gegenende der Geschichte, dass man dem eigentlich wirklich auch widersteht und diese Behauptung an sich extrem in Frage stellt. Also ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht hier noch mehr so, aber auch andernorts mit starker Neulektüre von Marx und auch wirklich mit Praxis, also ziemlich stark evolutionärer Praxis. Ich frage mich, ob das überhaupt stimmt. Naja, also auf jeden Fall... fangen wir mal mit dem letzten an. Also ich glaube, das ist schon das große Problem, dass es diese... im Augenblick keine glaubhaften Konzepte mehr gibt für größere Teile der Weltbevölkerung, wie dann ihre Probleme einer Lösung zugeführt werden können. Das, glaube ich, ist schon ganz klar. Und bis 1989 gab es jede Menge Brecht-Übersetzungen, auch ein paar Müller-Übersetzungen in der arabischen Welt. Seitdem wird man nur noch Hermann Hesse gelesen, wenn es um deutsche Autoren geht. Das mit dem weiblichen Körper müsste man genauer untersuchen. Das ist sicherlich ein ganz starkes Potenzial. Also das, vielleicht kann man da auch dann über Müller hinausgehen irgendwann. Also auf jeden Fall ist da der, sein eigener Referenzpunkt, der ja über diese Gewalterfahrung im subjektiven Bereich gegeben ist, ist dann eben auch dieser Selbstmord, die Selbstmordversuche seiner Frau mit dem Selbstmord, der taucht immer wieder auf. Und ich habe das so analysiert, dass dieser Selbstmord auch eine Autoaggression ist und bei Müller das eigentlich eine Verwandlung von von der autoaggressiven Haltung in eine fremdaggressive. Ja, von dieser, es lebe der Hass, die Verachtung, der Tod, das stülpt ja die Aggression nicht mehr gegen sich selber, sondern nach außen. Die Ophelia bei Shakespeare bringt sich um, die Ophelia bei Müller verwandelt sich in Elektra, Ulrike Meinhof, in Susan Atkins. Also das, denke ich, kann man schon mit dieser Emanzipationsgeschichte, die auch im 20. Jahrhundert dann passiert, in Zusammenhang, oder muss man dann in Zusammenhang bringen. Vielleicht könnte man das heute noch anders lesen, das kann ich jetzt aber nicht liefern. Aber es ist sicherlich möglich. Also wenn es überhaupt irgendwo eine Stelle gibt, wo sich noch was bewegen lässt bei diesen Horizonten, der haben wir so ein bisschen apokalyptischen Touch, dann ist es sicherlich da im Bereich des Weiblichen, weil das noch irgendwie so ein Fluchtpunkt ist, der nicht ganz ausgereizt ist. Ja, ich fand es sehr gut, dass du, also sehr faszinierend, dass du den Begriff des Realismus oder so, wie das bei Müller angewendet wird, historisiert hast. Also dass er sozusagen nicht überzeitlich bei dem gleichbleibenden Werk, sondern sich anhand der Weltsituation selber verändert. Und die Frage sozusagen, wie man auf diese Realität überhaupt noch zugreifen kann, sich selber verändert im Werk. Jetzt hast du aber am Ende sozusagen, meinst du, dass der Realismus heute könnte sozusagen nur noch als Zukunftsgrafik möglich sein, weil wir ansonsten in der Reproduktion dieses Wahnsinns gefangen bleiben. Da wäre die Frage, also hast du selber praktisch daran gearbeitet oder stellst du dir das tatsächlich vor, dass das Theater bzw. die Kunst leisten kann, weil gerade in deiner historischen Ausführung wirkt es ja eher so, als ob in gewisser Weise die Kunst doch abhängig vom Weltlauf ist. Also sozusagen tatsächlich, wir hatten es jetzt angesprochen, von realen Bewegungen, die außerhalb der Kunst selber stattfinden. Also Müller sagt ja auch immer mit Kafka sozusagen, Kunst ist Angelegenheit des Volkes, also beziehungsweise die Sprache und auch deren Gestaltung kommt sozusagen aus dem, was real passiert. Wenn da jetzt sozusagen die Öffnung in die Zukunft ausbleibt, würdest du sagen, das Theater kann das konstruieren, weil ich immer den Eindruck bei so Theatervorstellungen habe, die dann irgendwie, ja, wir sind jetzt ein Forum für Demokratie und so weiter, das hat immer so ein bisschen was Albernes. Also, ja, auf dieser Ebene glaube ich das auch nicht. Also, dass, wenn, sagen wir mal, so Theater meint, es kann Politik ersetzen oder das Theater ist dann politisch und während die Welt sozusagen, die eigentlich das, dann ist das, scheint mir das so eine Kompensation zu sein. Auf der Ebene, wenn, sagen wir mal, die Kunst irgendwie Gegenwelten schafft zum Beispiel oder mit Kant und Schiller formuliert, sozusagen Bereiche des Spiels und der Entregelung schafft, dann kann das ja immer so ein Gegengewicht oder eine Schaffung von Möglichkeitsräumen sein, die dann durchaus was erstmal ermöglichen, denkbar machen, andere Sichtweisen, sowas, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde jetzt nur nicht, also sonst dieser Zusammenhang zwischen Politik und Kunst an der Stelle bei Brecht und Müller ist, glaube ich, relativ klar. Aber ich würde ungern in so eine resignative Haltung jetzt versinken, sondern wir wissen ja nicht, ob das jetzt ein ganzer also eine Zwischenperiode ist zwischen zwei historischen Entwicklungen. Wir wissen nur, wir sind in eine bestimmte Phase eingetreten, ob das eine Zwischenzeit ist, die jetzt in 5 Jahren endet und dann gibt es irgendwie eine Implosion und übermorgen gibt es die USA gar nicht mehr, weil da ein unglaublicher Krieg zwischen Bürgerkrieg in Gang ist, das ist ja alles möglich. Also diese Instabilität der Welt, die ist doch inkonsistent und von da aus, ja, von da aus glaube ich, dass wir weiterhin mit allen Möglichkeiten operieren sollten. Bloß kann im Augenblick, was immer dieser Augenblick, was das für eine Zeitspanne ist, kann nicht so ein Angebot gemacht werden wie, wir gehen jetzt in eine sozialistische Welt und da wird es dann besser sein, sondern dieses Angebot ist erstmal im Augenblick storniert, weil das ist hier versemmelt worden vom 20. Jahrhundert. Warum auch immer. Auch das wäre ja eine interessante Frage. Also, dass man einfach mal klärt, was ist denn da im 20. Jahrhundert falsch gelaufen? Aber selbst das macht die Linke ja nicht. Wenn ich jetzt die Linke meine, sage ich auch diese Partei, die Linke heißt und andere. Also auch das, da wäre ja, das Erste wäre ja so ein Klärungsbedarf, dass zumindest darüber, was ist dann alles falsch gewesen an den Theorien, Zizek sagt auch, ja Gott, das hat halt, wir müssen zurück zu Hegel. Okay, gehen wir also noch 40 Jahre zurück. Dann ist man in der Katerstimmung nach der Französischen Revolution. Ja, ich habe auch eher eine Bemerkung, aber auch kann man über Bemerkungen, ja, wie auch eine Bemerkung machen. Insofern, vielleicht möchte ich nochmal ausgehen von den einführenden Worten zu deinem Vortrag, den Worten über das kleine Organ von Blech, worin Blech ja auch schreibt über den wissenschaftlichen Blick, der sich zu richten hat, der an der Naturwissenschaft gebildet wurde und sich nun zu richten hat auch auf die Gesellschaft. Und ich denke, du hast aber diese wissenschaftliche Position ganz tatsächlich charakterisiert darin, dass es sich nicht um, wie das dieser Begriff des Blicks nahelegt, um eine Anschauung handelt, die sozusagen das schon verständlich macht, sondern dass es um Analyse geht. Und auf dieser Seite finde ich das sozusagen ganz tatsächlich von dir dargestellt. Nun hätte ich noch eine Ergänzung, damit kann man vielleicht einige Bemerkungen, die vor allem am Anfang der Publikumsdiskussion jetzt gewesen sind, hier aufnehmen. Nämlich hat diese Position der Wissenschaftlichkeit bei Blech auch im kleinen Organ noch eine andere Dimension. Einerseits, und das wurde schon, ich glaube, zweimal gesagt jetzt heute, braucht es ein Wissen über die Gesellschaft, um in die Zusammenhänge mit der Gesellschaft eingreifen zu können. Andererseits, und ich denke, so würde das Blech auch sagen, benötigt, also ist nötig für die Bildung von Wissen auch ein Eingreifen in eben die Zusammenhänge, die begriffen werden sollen. Also es ist auch eine experimentelle Position. Brecht nennt sie eine kritische Haltung, einen kritischen Standpunkt, in der auch ein produktiver Standpunkt ist. Also er nimmt als Beispiel, er sagt, die kritische Haltung gegenüber einem Fluss liegt in seiner in der Korrektur seines Laufs, die kritische Haltung zu einem Bau, zu einem Baum in seiner Kultivierung und so weiter. Die kritische Haltung zur Gesellschaft in ihrer Revolutionierung. Und was du ja gemacht hast, ist dann im Hinblick auf Müller zu sagen, hier findet sich das wieder, dass beim Thema der Gewalt, die Gewalt nicht verstanden werden kann durch, also einfach in der Position quasi der Phänomenologie der Gewalt. Also die Gewalt an sich erlaubt jetzt noch kein differenziertes Urteil über sie. Sondern auch da muss Analyse beschrieben werden. Und nun, um diesen anderen Punkt, den ich aufgemacht habe, einzuholen und zu reagieren auf die Bemerkung, dass vielleicht diese Darstellungsweise, die eine Faszination der Gewalt auslöst oder für sie voraussetzt, vielleicht nicht die richtige ist. Ich denke, man könnte sie gerade so denken, dass es sich nicht eigentlich um eine Faszination für die Gewalt handelt, sondern dass eben so wie Brecht fordert, dass der Baum so gezeigt wird, wie er dem Sachkundigen des Baumes erscheint, wie auch die Gewalt so gezeigt werden muss, wie sie dem Sachkundigen bekannt ist. Und dass diese Art und Weise der Darstellung eben auch schon ein schockierendes Moment hat. Aber ich denke, so könnte man wiederum mit dem kleinen Auge dann auch wieder Müller einbringen. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, das ist toll, ja, doch. Also auf jeden Fall genau versucht Müller dieser Dämonisierung der Gewalt entgegenzuarbeiten, ohne dass er sagt, das ist aber nur ein sachliches Mittel, sondern dieses sachliche Mittel, wenn ich es benutze, das verändert mich auch. Und damit muss ich irgendwie umgehen. Ja? Die Gesellschaft braucht eine Gewalt, aber sie muss sich eben, und dazu haben vielleicht Kunst und Theater denn Zugänge, sich auch über diese ja, Verunreinigung klar werden. Also mir fällt gerade ein, es gab in so einem antiken Kontext, wenn die Krieger dann zurückkamen von ihren Expeditionen oder was auch immer die da gemacht haben, dann mussten die erstmal stundenlang tanzen vor den Toren der Stadt. Also sie durften diese Gewaltenergie nicht mit in die Stadt bringen, sondern die musste vorher schon abgearbeitet werden. Das wäre natürlich irre, wenn man sich das vorstellt. Also überhaupt so eine Diskussion sind uns ja vollkommen fremd. Wir tun so, als wäre das irgendwie, da fahren wir mal ein bisschen nach Mali und sorgen dafür Ordnung und oder nach Afghanistan und helfen der Bevölkerung. Aber dass das natürlich auch noch andere Prozesse loslöst und die Gesellschaft daran gewöhnt, in so einem halben Kriegszustand das normal zu finden, das wird ja gar nicht irgendwie diskutiert, wie man das thematisch machen kann. Und da habe ich auch durchaus, das finde ich auch eine interessante Aufgabe für Theater. Hätte mal so ein Stück über traumatisierte Soldaten gemacht, weil jemand festgestellt hat, ein Amerikaner, der hatte so Veteranen des Vietnamkriegs behandelt, psychiatrisch oder wie auch immer, therapeutisch, und hatte dann festgestellt, dass viele von den Geschichten, die sie erzählt haben, diese Soldaten, sehr eng mit dem zusammenhängt, was Homer in der Ilias beschreibt. Also in der Ilias ist es so, Achill, der schmollt so ein bisschen wegen dieser Sklavin, die ihn Agamemnon weggenommen hat. Und dann zieht sein Freund Patroklos aber in den Kampf und dann fällt dieser Patroklos. Und eigentlich ist es Achill schuld, weil er da nicht mitgegangen ist. Und dann entwickelt er unglaubliche Rachemomente. Und zum Schluss schwört er aber dieser Rache ab, was also gar nicht bekannt ist oder ganz selten. Es sind eigentlich nur 7 Wochen in diesem Krieg beschrieben. Aber der Shay heißt der, dieser Psychiater, bringt ganz viele Beispiele dafür, was ihm seine Veteranen erzählt haben, wo man sieht, ja, das sind ja genau dieselben Symptome. Und das fand ich schon ganz interessant, also dass da ein Wissen über diese Zusammenhänge auch der Gewaltentfaltung innerhalb des Menschen ist und wie sich dieser Zorn dann immer weiter aufbaut und auch durch also immer vermehrte Opfer braucht. Und erst durch so eine Anerkennung dann am Ende wird gezeigt, wie sich das dann beruhigt bei dem Achill. Und während wenn man dagegen mal die Nibelungen von Hebbel hält, merkt man, bei den Nibelungen ist das überhaupt nicht der Fall. Ja, die Nibelungen kennen überhaupt kein Ende, die kennen nur das Sterben bis zum letzten Soldaten. Und das ist genau das, was Goebbels dann sagt in Stalingrad, nehmt euch ein Beispiel an den Nibelungen an Etzels Saal. Ne? Das hätte man niemals sagen können, nehmt euch ein Beispiel an den Trojanern oder nehmt ein Beispiel an den Achill, jedenfalls an dieser Ilias. Und das ist schon großes Unwissen eigentlich über die Gewalt, die aber schon das ist ein Wissen, das schon vor 3000 Jahren ungefähr, da wurde die Ilias zwar noch nicht verschriftlicht, aber schon besungen, schon existierte. Es gibt jetzt noch einen Redebeitrag hier vorne und ich denke, dass wir dann auf schließen, um die hoffentlich vollends aufzuarbeiten. Und ja, dann bitte der. Ja, ich wollte nur sagen, also in deiner Rede vom Postumut utopischen Raum, da meintest du einmal, dass es irgendwie keine gegenwärtigen, also auf der einen Seite, dass es keine gegenwärtigen Konzepte gibt, auf der anderen Seite, dass es keine Angebote gibt. Und ich würde sagen, dass es keine Angebote gibt, ist richtig, aber dass es keine Konzepte gibt, dem würde ich auf jeden Fall deutlich widersprechen. Also natürlich in dieser Rede vom postutopischen Raum als Beschreibung des Ist-Zustands des gegenwärtigen Geistes irgendwie zustimmen. Aber das heißt nicht, dass wir das irgendwie dann als Linke affirmieren sollten und uns irgendwie reden, also uns gerade richten sollten auf diese Konzepte, die es übrigens schon seit den 30ern aus rechtskommunistischer und libertärer Richtung gibt, auch von frühen Kritikern des Bolschewismus, die auch immer weiterentwickelt worden. Heute zum Beispiel gibt es ein Konzept, das nennt sich Parekon, partizipative Ökonomie, da geht es darum, eben genau, Ökonomie halt nicht, wie auch in der Sowjetunion, über eine repressive Bürokratie zu organisieren, sondern mittels Reden, wie es auch schon bei Marx eben anklingt. Und genau, das ist eben das Problem, dass die Linke diese Angebote nicht macht, denen sie zustimmt. Und aber auch, dass sie halt bei so einer reinen Negativität bleibt und nicht sagt, es gibt eigentlich Konzepte also gibt es ja schon in der linken Tradition so lange, aber die werden halt nicht erwähnt, die werden nicht thematisiert. Und ich glaube auch so, gerade dieses dieser negative Geist, den wir auch in der kritischen Theorie finden, der hat einen ganz starken Teil dazu beigetragen und den müssen wir eigentlich da ein bisschen weg von kommen. Ja, also das habe ich versucht mit diesen Öffnungen zu sagen. Ne? Das wäre ja so eine Zukunftsöffnung, dass man sagt, okay, das wäre jetzt hier ein Konzept mit Räten oder sowas. Ja, das scheint mir schon ganz wichtig, dass man also so Alternativen aufzeigt, ja? Zu dem, was offensichtlich mal existiert hat, was aber nicht funktioniert hat, um zu überlegen, welche neuen oder welche anderen Schritte kann man machen, wo ist noch Potenzial. Bei Müller heißt es mal, wir müssen die Toten ausgraben. Das wäre jetzt so ein Erinnerungsmodus. Aber um die Zukunft zu bergen, die mit ihnen beerdigt worden ist. Und das finde ich schon ziemlich interessant, also als Überlegung. Das heißt, dass Zukunft fällt nicht vom Himmel irgendwann, sondern die muss freigelegt werden im archäologischen Zugriff. Ja, das ist der Realismus von Herrn Müller. Damit schließen wir jetzt, ja? Danke Ihnen. Okay.